lässt ich dich hör mein Gebet. Ich flehe inniglich, oh, früh und spät. Mehr lieben möcht ich dich, mehr lieben Heiland dich, mehr lieben dich, mehr lieben dich. Einst sucht ich außer dir mein Glück und Teil, doch nun erseh ich mir dein volles Heil. Das ist mehr lieben dich, mehr lieben Heiland dich, mehr lieben dich, mehr lieben dich. Drückt mich auch, komm er hier, schmerzt Kreuzes Pein, soll dies doch für und für mein Wahlspruch sein. Mehr lieben will ich dich, mehr lieben Heiland dich, mehr lieben dich, mehr lieben dich. Und wenn mein Herz ringt in großer Not, wenn Satan auf mich dringt bis an den Tod, ich will doch lieben dich, mehr lieben Heiland dich, mehr lieben dich, mehr lieben dich. Endigt sich dann mein Lauf in dieser Zeit, komm ich zu dir hinauf, oh, welche Freud, dort werd ich lieben.